Hier wirken die indischen Drohnen unterstützend für die Musiker. Die Drohnen sind Begleitinstrumente wie die Tanpura oder der Swarmadal. Mit den Drohnen wird dem Musizierenden, einem Sänger oder Instrumentalisten, gleichermaßen dem Hörer, eine durchgängige Referenzebene angeboten. Die Drohnen sind eine Art akustisches Ortungssystem. Diese Funktion der Drohnen wird mit der folgenden Aufnahme eines Tumri besonders gut hörbar, in dem Achterbeat Kherva. Der Tumri ist eine Gesangslyrik aus der leichten Klassik. Die Liebe zu Krishna findet in einem Tumri Ausdruck. Kaushiki interpretiert uns Morey Sayan Bidardi auf der Basis der Ragaform Mishramant. Ragamant hat seinen Ursprung in der Folkmusik des indischen Bundesstaates Rajasthan. Kaushikis CD Pure wurde in 2004 beim Label Sense World Music veröffentlicht. Für die Definition als Musik bedarf es im westlichen Verständnis einer Melodie und Harmonie, neben dem Rhythmus. Melodie und Harmonie sind im mathematischen Sinne ganzzahlige Schwingungsverhältnisse von Intervallen. So bildet sich die Oktavverwandtschaft auf Saiteninstrumenten im Verhältnis 2:1 ab. Die Verwandtschaft von Tönen unterschiedlicher Höhe schlagen sich in der Harmonielehre nieder. In der westlichen Musik haben sich dafür Dur- und Molltonarten herausgebildet. Tendenziell verwenden Komponisten Dur für ein fröhliches, heiteres Stimmungsbild, während Moll das traurige, düstere, dramatische ausdrückt. Sind hörbare Erschütterungen unterhalb der Frequenz von 16 Hertz als Rhythmus organisiert, weisen sie ähnliche Merkmale auf in ihrer physiologischen Wirkung wie die harmonischen Intervalle. Das Empfinden des Harmonischen oder Dissonanten erzielt man in der westlichen Klassik durch den Wechsel von Konsonanten oder dissonanten Intervallen, ausgestaltet mit rhythmischen Mitteln und unterschiedlichen Tempi. Als dominierende Intervalle gelten die Quinte und Oktav. Diese Intervalle stehen in Bezug zu dem Grundton, zur Tonika. Die Tonika ist das tonale Zentrum. Ein typischer Wechsel ist die Abfolge von Tonika, Subdominante auf der vierten Stufe und Dominante auf der fünften Stufe, immer relativ zum Grundton. Im ständigen Wechsel mit der Tonika werden dissonante Spannungen einbezogen, durch Intervalle wie große Septime oder None. Mit diesem musikalischen Bild wird der emotionale Ausdruck gezeichnet. In der indischen Klassik wird innerhalb eines Oktavumfangs ein Notenmaterial von 7 Hauptnoten definiert, ergänzt um 2 Nebentöne. Antara Gandhara ist die mittlere Terz und Kakali Nishada die sanfte Septime. In Indien finden sich erste Notationen in den vedischen Schriften aus dem 5. bis 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Auch die Quinte finden wir indirekt funktional in den indischen Ragas. Neben dem Grundton, der Tonika, gibt es einen Zentralton. Jeder Raga besitzt 2 Haupttöne, Vadi, dem Sprechenden und Tönenden, und Samvadi, dem Mitsprechenden mit Tönenden. Der Gefühlswert dieser Haupttöne bestimmt den Ausdruckscharakter des Modus eines Ragas. In der indischen Klassik übernimmt die mikrotonale Struktur die Aufgabe für den Zustand des Harmonischen. Die Mikrotöne, die Strutis, mit 22 Intervallen innerhalb eines Oktavraums werden durch spezifische Patterns festgelegt, sogenannte Gammakas. Für jede Raga-Skala gibt es ein genaues Regelwerk. Es bedarf jahrelangen Trainings für die richtige Interpretation einer Raga-Skala mit all ihren Nuancen und melodischen Verzierungen, den Tanas. Ein auf höchstem Niveau ausgebildeter Sänger ist Pandit Bhimsen Joshi. Er ist der König des nordindischen Gesangs, wie Bhimsen Joshi hochachtungsvoll genannt wird. Bhimsen Joshi interpretiert nun den Spätabendraga Shankara in der modernen Gesangsform Khayal und in einem schnellen 16er Beat, Tut Tental. Raga Shankara wird auch als Lord of Ragas genannt. Shankara verkörpert musikalisch Shiva. Dieser Raga erhält seinen leichten Charakter durch die Haupttöne Ga als Vadi, betont auf der dritten Stufe, und Ni als Samvadi, abgeschwächt gespielt auf der siebten Stufe. Die Aufnahme stammt aus der CD in Celebration Volume 2. Sie wurde in 2000 bei Navras Records veröffentlicht. Be here. तेरी रंग ढंग कर दिखलावो। Auf der Website von IMC www.imcradio.net finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. तेरी रंग ढंग कर दिखलावो मोहम्मद तेरी रंग ढंग कर दिखलावो ढंग कर दिखलावो मोहम्मद लाल पिहर लाल पिहर लाल लाल मैं कागर लागो पिया मोतून Man hatte sich bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Musik vor allem mathematisch befasst und mit ihren akustischen Phänomenen. Erst in den letzten 20 Jahren wurde man der Bedeutung von Musik für die Menschwerdung wirklich gewahr und entwickelte ein grundlegendes Verständnis zu ihrer therapeutischen Wirkung. In der westlichen Musik, selbst in der elektronischen Musik, bei der sich physische Grenzen auflösen, wird ein Beat von maximal 140 Schlägen pro Minute gespielt. Das sind bei optimalem Training eines Musikers 9,3 Töne pro Sekunde. Zwischen Rhythmus und dem Bereich der Töne liegt die akustisch wahrnehmbare Grenze oberhalb einer Taktfrequenz von 18 Hertz. Vom Menschen werden Schwingungen als Erschütterungen wahrgenommen unterhalb einer Frequenz von 16 Hertz. Sind diese aber nach festgelegten Merkmalen organisiert, empfinden wir gar diese als Rhythmus. In Indien hat man das schnelle Zeitmaß in direkten Bezug zur Sprache gebracht. Es ist die Zeit, die erforderlich ist, um 5 kurze Silben so rasch wie möglich auszusprechen oder 5-mal möglichst schnell mit den Augenlidern zu blinzeln. Man hat hier bereits ohne wissenschaftliche Untersuchungen erkannt, dass die Erfassbarkeit und damit die Erfahrbarkeit von Musik an das physisch-körperliche gebunden ist. In der indischen Musik existieren nur 3 Zeitmaße: schnell, druta, mittel, madhya und langsam, vilambita. Jedes Zeitmaß dauert doppelt so lang wie das vorhergehende. Das zeitliche Empfinden über einen längeren Zeitraum bezeichnet man als Verschmelzungsphänomen. Es ist der Eindruck von ungebrochener Dauer bei gleicher oder wenig veränderter Information. Darum treten im indischen Musiksystem Verschiebungen auf durch wichtige rhythmische Verzierungen bzw. Ausschmückungen, durch die der Beat Bruchteile einer Sekunde vor die Zeiteinheit Anatta oder nach der Zeiteinheit Atitta ausgeführt wird. In der indisch-klassischen Musik hat sich ein ausgefeiltes, hochkomplexes Rhythmussystem, die Talas, und eine Rhythmussprache, die Bolz, entwickelt. Ausführliche Informationen zu den Rhythmuszirkeln finden Sie im Archiv zu unserer Sendung Thala Indian Rhythm Cycles mit Erstausstrahlung im Dezember 2007. Die Musik unterliegt als Sprache der Emotionen in den unterschiedlichsten Kulturkreisen einem Rhythmus mit Metren, Tempi und Akzentuierungen. Durch die Manipulation der Rhythmen wirken sich diese auf die Anwesenden oder Zuhörer aus, genauer auf den Rhythmus des Gehirns. Der emotionale Gehalt wiederum wird von den Musizierenden und ihrem inneren Arbeitstakt bestimmt. Wir sprechen hier von der Resonanz des inneren Taktgebers. Auch die Rhythmen der Sprache und die Metren der indischen Poesie beruhen auf den gleichen Gruppierungen langer und kurzer Elemente. Man nennt sie Ganas. Man unterscheidet 3, 4 und 5 Zeit- und 6 Zahleneinheiten.